Was sind denn das, die jungen Kerle, Kriegsflüchtlinge? Ich glaube das nicht. Das sind Schmarotzer, sind das. Bitte was? Sachen kaputt machen, Krach machen, Sachen kaputt machen. 2% Moslems in Sachsen. Ist mir egal, wie viel das sind. Aber Sachen machen. Sachen kaputt machen. 2% Moslems in Sachsen. Ist mir egal, wie viel das sind, aber ich Sachen machen. Sachen machen, Sachen, Sachen, Sachen, Sachen, Sachen kaputt machen, etc. Sachen machen. Solche müssten dann jetzt sofort Sachen machen, Sachen kaputt machen. Ich brauche die Leute nicht.